Wir sind schon so lang auf Abenteuerreise, wo der Weg uns hinführt, weiß nur der Wind. Wir sind ein super Team, vielleicht das Beste unter der Sonne. Noch in 1000 Jahren wird man unsere Geschichten erzählen. Wir saßen schon oft ganz tief in der Scheiße drin. Doch eines, das wusste ich genau. Mit dem Rücken zur Wand und dem Blick in eine neue Zukunft. Zwei Freunde auf der Suche nach ihrem Glück. Wir sind beste Freunde, mein Sellerie und ich. Und bist du mal einsam, dann denke an mich. Die Welt ist zu klein für Leute wie uns. Denn in uns brennt ein Licht, das vergess ich nicht. Mein Sellerie und ich. So ziehen die Tage Land und ich begreife, dass nichts uns trennt in der Welt. Nicht mal der Tod. Du lebst in mir weiter, seht her. Auch Trauer ist vergänglich. Er war stets grün und knackig, wird auf seinem Grabstein stehen. Wir sind beste Freunde, mein Sellerie und ich. Und bist du mal einsam, dann denke an mich. Die Welt ist zu klein für Leute wie uns, denn in uns brennt ein Licht, das vergess ich nicht, mein Sellerie und ich. And now the lead is done, Herr Sellerie. Du warst ja nie mein bevorzugtes Gemüse, aber ein guter Freund. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass du so ähnlich klingst wie meine alte Musiklehrerin, die ich aus ganzem Herzen gehasst habe. Denn sie ließ uns immer Volkslieder singen, auf der Lüneburger Heide und sowas. Das war ganz grauenhaft und sie hieß Severin und du heißt Sellerie. Wenn das hier eine Verbindung ist, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist es ein Zeichen, manchmal über seinen Schatten zu springen, und auch dem Sellerie trotz seines Namens eine Chance zu geben.